sich mit eigenen Plänen abzumühen. Wählen dich Probleme, Angst und Fragen. Leg deine Last zu Jesu Füßen hin. Jesus heilt, Jesus heilt, Jesus heilt die Wunden, schenkt die Kraft, neuen Mut und Lebenssinn. Jesus heilt, Jesus heilt, Jesus heilt, Jesus heilt die Wunden, verwandelt auch dein Leben, glaube ihm. Er verspricht dir nicht nur Sonnentage, auch bleibst du vor Stürmen nicht verschont. Doch er hilft dir, deine Lasten tragen. Bei allem Schweren wirst du reich belohnt. Jesus heilt, Jesus heilt, Jesus heilt die Wunden, schenkt die Kraft, neuen Mut und Lebenssinn. Jesus heilt, Jesus heilt, Jesus heilt, Jesus heilt die Wunden, verwandelt auch dein Leben, glaube ich. Jesus heilt, Jesus heilt, Jesus heilt die Wunden, schenkt dir Kraft, neuen Mut und Lebenssinn. Jesus heilt, Jesus heilt, Jesus heilt, Jesus heilt die Wunden.